ausgeträumt, zum Rot auf vielen Jahren. Der Zug in Richtung Glück ist ohne dich gefahren. Das Leben ist so greifbar, du musst es dir nur nehmen.